Steven Pinker hat gezeigt, dass mehrere Mechanismen ineinandergreifen, wenn Menschen ihre Tötungshemmung ablegen und zu Massenmördern werden. Ein Faktor ist das Framing über Euphemismen, wie Endlösung oder ethnische Säuberung für Massenmord. Die geschönten Wörter rufen weniger starke Emotionen hervor und verschieben das Augenmerk vom eigentlichen Töten auf ein vermeintlich höheres Ziel. Ein zweiter Faktor ist die Verschiebung der Verantwortung an höhere Autoritäten, die auch Harald Welzer beschreibt. Ein eindrückliches Beispiel ist das berühmte Experiment von Stanley Milgram, das zwar aus heutiger Sicht wissenschaftlich ungenügend ist, allerdings in wesentlichen Punkten repliziert werden konnte. Im Originalexperiment mussten Probanden einer Person, die sie nicht kannten und nur über Mikrofon hörten, Stromschläge für falsche Antworten auf Fragen verpassen. Dass es sich bei den Opfern um Schauspieler handelte, war ihnen nicht bewusst. Sobald der Versuchsleiter sagte, er übernehme die volle Verantwortung, war ein Teil der Probanden eher bereit, den Opfern gefährliche oder potenziell tödliche Stromstöße zu verpassen. Auch Mörder, die an Genoziden teilgenommen haben, rechtfertigen ihre Taten im Rückblick meist damit, dass sie nur Befehle ausgeführt hätten. Ein dritter Faktor ist die Abstraktion. Wie schon die Zugfälle gezeigt haben, sind deutlich mehr Testpersonen bereit, jemanden mit einem Hebel aus der Ferne als mit den eigenen Händen in den Tod zu befördern. Der US-amerikanische Drohnenkrieg in Afghanistan und Pakistan, bei dem schon über 8000 Menschen getötet wurden, ist auch deshalb so effizient, weil es sich um ein für die Öffentlichkeit unsichtbares Töten aus der Distanz handelt, bei dem die Drohnenpiloten tausende Kilometer von den Einschlagstellen entfernt in der Kommandozentrale in Nevada sitzen. Oder, wie es Pinker drastisch veranschaulicht, der Pilot, der die Atombombe über Hiroshima abgeworfen hat, wäre niemals dem Befehl gefolgt, töte über 100.000 Menschen mit einem Flammenwerfer und schau ihnen dabei in die Augen. Der vierte und oft entscheidende Faktor ist die Herabwürdigung der Opfer über Ekel, der sie nicht mehr als vollwertige Menschen erscheinen lässt, sondern als Untermenschen oder Tiere. So hat der kanadische Psychologe Albert Bandura Versuche im Stil von Milgram durchgeführt und sich vor seinen Probanden absichtlich abfällig über die Ethnie oder das Aussehen der Opfer geäußert, etwa mit Sätzen wie »Der sieht aus wie ein Tier«. Danach waren die Testpersonen bereit, deutlich höhere Stromstöße zu verabreichen.